Yeah. Yo. Durch Zufall traf man sich in der Uckermark, wo du dein Bruder hast, auf dem Fußballplatz. Am Uckerstrand gehen wir am Ufer lang. Auch wenn du einsam bist, weißt du, wo deine Heimat ist. Yeah. Durch Zufall traf man sich in der Uckermark, wo du dein Bruder hast, auf dem Fußballplatz. Am Uckerstrand gehen wir am Ufer lang. Auch wenn du einsam bist, weißt du, wo deine Heimat ist. Yeah. An diesem Ort, an dem man den Atem anhält, die Uckermark, der Nabel der Welt, meine Heimat, der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Ja, sie hat mich geprägt auf meinem Lebensweg. Mein Slang, meine Art, meine Realität, der Bezug zu dem, was man unter Freundschaft versteht. Hoodboys aus Prenzlau, Straßburg und Schwedt, Angermünde, Templin, wo auch immer was geht. Wir sind loyal und verdreht, geboren um Spaß zu verstehen. Verschlossenheit, die man uns nachsagt, kann man wahrlich nicht sehen. Preußische Genauigkeit, Landschaften im Augenschein, jeder kleine Aufenthalt in Prenzlau beweist. Wir lieben die Leidenschaft, leben jeden Tag, wir arbeiten lange und hart. Probleme, die erschlagen wir prompt mit Abgeklärtheit und dem Fun-Syndrom. Wir sind die Perle der Mark Brandenburg. Durch Zufall traf man sich in der Uckermark, wo du dein Bruder hast, auf dem Fußballplatz. Am Uckerstrand gehen wir am Ufer lang. Auch wenn du einsam bist, weißt du, wo deine Heimat ist. Yeah. Durch Zufall traf man sich in der Uckermark, wo du dein Bruder hast, auf dem Fußballplatz. Am Uckerstrand gehen wir am Ufer lang. Auch wenn du einsam bist, weißt du, wo deine Heimat ist. Yeah. Von damals bis heute hat sich vieles verändert. Früher gab's hier viele Nazis und Blender, hier gibt's alles. Ein Familienhaus bis zur Baracke, egal ob Plätzchen im Grün oder Lehm in der Platte, Angermünde, Templin, Prenzlau oder Schwedt. Ich brauch nicht viel erzählen, ihr wisst genau, was da geht. Egal ob Passo, Gato, Gerswalde oder Pinno, ihr wisst, was ich mein, mehr aufzuzählen wär sinnlos. Saftiges Grün, Uckermärker Seen, Naturschutzgebiete, hier gibt's vieles zu sehen. Denkmäler und Türme aus vergangenen Zeiten, denn Schlösser und Wälder sieht man hier schon von Weitem. Große Lichter wie im Weltbrunnen, hier geboren. Doch in den Kriegszeiten ging dann vieles verloren. Und auch der Kaiser verbrachte hier schöne Zeiten, more plaisir. Durch Zufall traf man sich in der Uckermark, wo du dein Bruder hast, auf dem Fußballplatz. Am Uckerstrand gehen wir am Ufer lang. Auch wenn du einsam bist, weißt du, wo deine Heimat ist. Yeah. Durch Zufall traf man sich in der Uckermark, wo du dein Bruder hast, auf dem Fußballplatz. Am Uckerstrand gehen wir am Ufer lang. Auch wenn du einsam bist, weißt du, wo deine Heimat ist. Einsam bist, weißt du, wo deine Hand